Sänger noch den Favoriten. Springt mir jetzt gar hinter mitten. Mein Hirn rotiert, mein Bauch ist leer. In dieser Zeit ist nur ein Lebenskünstler wer. Die Bienen werden summen, die Käfer werden brummen, die Hirschen werden springen, die Vöglein lustig singen. Chitarazepum. Aber wir sind ja wer, wir sind international. Die Weihnacht, wir sind. Gestern noch den Favoriten. Springt mein Herz grad in der Mitte. Mein Hirn rotiert, mein Bauch ist leer. In dieser Zeit ist nur ein Lebenskünstler wer. Gott sei Dank sind damals noch arbeitslos. Aber ich krieg mein Geier im Schädel mit los. Chitarazepum. Wir sind international. Die Mädels im Café, der schöne Wiener Schmäh. Beim Themlern-Aperitif, da geht ja nichts mehr schief. In Weihnacht, wir singt und wir lacht. Wunderschön. Komm, diese Stadt musst du einmal sehen. Komm, diese Stadt ist wunderschön. Diese Stadt musst du wiedersehen. Komm, diese Stadt ist wunderschön. Komm, diese Stadt musst du einmal sehen. Komm, diese Stadt ist wunderschön. Yeah.